Erster Jahwe sprach zu Mose. Das war, nachdem Aarons zwei Söhne starben. Sie waren vor Jahwe gegangen und mussten sterben. Zweiter Jahwe sagte zu Mose, sag Aaron, deinem Bruder, er darf nicht immer in das Heiligtum gehen. Es ist hinter dem Vorhang, vor der Deckplatte. Sonst stirbt er. Ich erscheine in einer Wolke über der Deckplatte. Dritter Aaron darf nur ins Heiligtum gehen, wenn er Opfer bringt. Er muss einen jungen Stier als Sündopfer bringen. Er muss auch einen Widder als Brandopfer bringen. Vierter, er muss heilige Kleider aus Leinen tragen. Dazu gehören ein Leibrock und Hosen. Er braucht auch einen Gürtel und ein Tuch für den Kopf. Diese Kleider sind heilig. Er soll sie anziehen, nachdem er sich gewaschen hat. Fünfter von den Israeliten soll er zwei Ziegenböcke nehmen. Diese sind für ein Sündopfer. Er soll auch einen Widder für ein Brandopfer nehmen. Sechster, dann soll Aaron seinen eigenen Stier bringen. Dieser ist für sein Sündopfer. So macht er sich und seine Familie rein. Siebter, dann soll er die zwei Ziegenböcke nehmen. Er soll sie vor Jahwe stellen. Das macht er am Eingang des Zeltes. Achter, Aaron soll Lose für die zwei Ziegenböcke werfen. Ein Los ist für Jahwe. Das andere Los ist für Azazel. Neunter, Aaron soll den Bock nehmen, der für Jahwe bestimmt ist. Er soll ihn als Sündopfer opfern. Zehnter, der andere Bock ist für Azazel bestimmt. Man soll ihn lebendig vor Jahwe stellen. Man soll ihn in die Wüste schicken. So werden die Sünden weggenommen. Elfter, Aaron soll seinen Stier für das Sündopfer bringen. Er soll ihn schlachten. So macht er sich und seine Familie rein. Zwölfter, dann soll er glühende Kohlen vom Altar nehmen. Er soll auch viel Räucherwerk nehmen. Er soll es hinter den Vorhang bringen. Dreizehnter, er soll das Räucherwerk auf das Feuer legen. Der Rauch soll die Deckplatte bedecken. Die Deckplatte ist über dem Gesetz. So stirbt Aaron nicht. Vierzehnter, er soll etwas Blut vom Stier nehmen. Er soll es mit dem Finger auf die Deckplatte sprengen. Er soll es siebenmal vor die Deckplatte sprengen. Fünfzehnter, dann soll er den Sündopferbock des Volkes schlachten. Er soll sein Blut hinter den Vorhang bringen. Er soll es wie das Stierblut auf die Deckplatte sprengen. Er soll es auch vor die Deckplatte sprengen. Sechzehnter, so macht er das Heiligtum rein. Es wird rein von den Sünden der Israeliten. Er macht auch das Zelt rein. Das Zelt ist bei ihnen, mitten in ihren Sünden. Siebzehnter, niemand darf im Zelt sein. Das ist, wenn Aaron ins Heiligtum geht. Er macht dort die Reinigungsrituale. Er bleibt dort, bis er wieder herauskommt. So macht er sich, seine Familie und ganz Israel rein. Achtzehnter, dann soll er zum Altar gehen. Der Altar steht vor Jahwe. Er soll ihn reinmachen. Er soll Blut vom Stier und vom Bock nehmen. Er soll es auf die Hörner des Altars streichen. Neunzehnter, er soll siebenmal Blut auf den Altar sprengen. So macht er den Altar rein und heilig. Das ist wegen der Sünden der Israeliten. Zwanzigster, wenn er das Heiligtum, das Zelt und den Altar gereinigt hat, soll er den lebendigen Bock bringen. 21. Aaron soll seine Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes legen. Er soll alle Sünden der Israeliten bekennen. Er soll die Sünden auf den Bock legen. Dann soll ein Mann den Bock in die Wüste schicken. 22. Der Bock soll alle Sünden weit wegtragen. Er soll sie in eine einsame Gegend bringen. Man soll den Bock in der Wüste freilassen. 23. Aaron soll ins Zelt gehen. Er soll die Leinenkleider ausziehen. Er hatte sie im Heiligtum getragen. Er soll sie dort lassen. 24. Dann soll er sich an einem heiligen Ort waschen. Er soll seine anderen Kleider anziehen. Dann soll er herauskommen. Er soll sein Brandopfer und das des Volkes vorbereiten. So macht er sich und das Volk rein. 25. Das Fett vom Sündopfer soll er auf dem Altar verbrennen. 26. Der Mann, der den Bock zu Azazel gebracht hat, muss sich waschen. Er muss seine Kleider waschen. Danach darf er ins Lager zurückkommen. 27. Den Stier und den Bock für das Sündopfer soll man aus dem Lager bringen. Ihr Blut wurde ins Heiligtum gebracht. Man soll ihr Fleisch und ihren Mist verbrennen. 28. Der Mann, der sie verbrannt hat, muss sich waschen. Er muss seine Kleider waschen. Danach darf er ins Lager zurückkommen. 29. Das ist ein Gesetz für immer, am 10. Tag des 7. Monats. Ihr sollt fasten und nicht arbeiten. Das gilt für alle, die im Land leben. Auch für Fremde. 30. An diesem Tag werdet ihr rein gemacht. Ihr werdet von allen euren Sünden rein. Ihr werdet rein vor Jahwe. 31. Dieser Tag soll ein Ruhetag sein. Ihr sollt fasten. Das ist ein Gesetz für immer. 32. Der Priester soll die Reinigung machen. Er wird gesalbt und eingesetzt. Er dient als Priester anstelle seines Vaters. Er soll die heiligen Leinenkleider anziehen. 33. Er soll das Allerheiligste reinigen. Er soll das Zelt und den Altar reinigen. Er soll die Priester und das ganze Volk reinmachen. 34. Das ist ein Gesetz für immer. Einmal im Jahr soll man die Israeliten reinmachen. Das ist wegen all ihrer Sünden. Aaron tat, was Jahwe Mose gesagt hatte.